Da versammelten sich alle Israeliten zu David und sprachen, wir sind ja dein Fleisch und Bein. Schon längst, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld und wieder heimführte, dazu hat Jahwe, dein Gott, dir zugesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst über mein Volk Israel sein. Da kamen alle Vornehmen Israels zum Könige nach Hebron, und David schloss in Hebron vor Jahwes Angesicht einen Vertrag mit ihnen, dann salbten sie David zum König über Israel, gemäß dem Befehle Jahwes, der durch Samuel ergangen war. Als aber David und ganz Israel gegen Jerusalem anrückte, das ist Jebus, und dort waren die Jebusiter, die ursprünglichen Bewohner des Landes, da hielten die Bewohner von Jebus David entgegen, hier dringst du nicht ein. Aber David erstürmte die Burg Zion, das ist die Stadt Davids. Damals sprach David, jeder, der zuerst die Jebusiter schlägt, soll Hauptmann und Anführer sein. Da stieg zuerst Job, der Sohn Zeruias, hinauf und ward Hauptmann. Hierauf ließ sich David in der Burg nieder, darum nannte man sie Stadt Davids. Und er befestigte die Stadt ringsum vom Millo an bis zum Umkreis, Job aber stellte die übrige Stadt wieder her. Und David nahm immer mehr an Macht zu, und Jahwe der Heerscharen war mit ihm. Und dies sind die vornehmsten der Helden Davids, die ihm bei seiner Erhebung zur Königswürde kräftig beistanden, im Verein mit dem ganzen Israel, um ihn gemäß dem Befehle Jahwes an Israel zum Könige zu machen. Und dies ist die Anzahl der Helden Davids, Jasobim, der Sohn Hachmonis, das Haupt der drei. Er schwang seinen Speer über 300 Erschlagenen auf einmal. Und nach ihm kommt Eliasa, der Sohn Dodos, der Arohiter, auch er war unter den drei vornehmsten Helden. Er war mit David in Pastamim, während die Philister sich dort zur Schlacht versammelt hatten. Es war aber dort ein Stück Feld von Gerste. Als aber die Leute vor den Philistern flohen, stellten sie sich mitten auf das Feld, entrissen es den Feinden und schlugen die Philister, so dass Jahwe zu einem großen Siege verhalf. Einst kamen drei von den 30 Obersten zu David nach dem Felsennest hinab, nach der Feste Adullam, während das Heer der Philister in der Ebene Rephaim lagerte. Damals befand sich David in der Feste, während sich die Besatzung der Philister gleichzeitig in Bethlehem befand. Da verspürte David ein Gelüste und rief, wer schafft mir Trinkwasser aus der Zisterne, die in Bethlehem am Stadttore liegt? Da schlugen sich die drei durch das Lager der Philister durch, schöpften aus der Zisterne, die in Bethlehem am Stadttore lag, Wasser und brachten es David hin. Aber David verschmähte es zu trinken, sondern goss es aus als Trankopfer für Jahwe mit den Worten, bewahre mich mein Gott davor, dass ich so etwas tun sollte. Ich sollte das Blut dieser Helden trinken, die mit Daransetzung ihres Lebens hingegangen sind? Denn mit Daransetzung ihres Lebens haben sie es hergebracht. Und trank es durchaus nicht. Das taten die drei Helden. Abisai, der Bruder Joabs, der war das Haupt der 30. Er schwang seinen Speer über 300 Erschlagenen und war berühmt unter den 30. Unter den 30, da stand er in Ehren und war ihr Anführer, aber an die drei reichte er nicht. Benaja, der Sohn Jehojadas, ein tapferer Mann, groß von Taten, stammte aus Kabzeel. Er erschlug die beiden Söhne Ariels aus Mob. Derselbe erschlug, als einmal Schnee gefallen war, einen Löwen drunten in einer Zisterne. Derselbe erschlug auch den Ägypter, einen riesigen Mann von 5 Ellen Höhe. Der Ägypter hatte einen Speer in der Hand so stark wie ein Weberbaum, er aber ging mit einem Stock auf ihn los, riss dem Ägypter den Speer aus der Hand und erlegte ihn mit seinem Speer. Solche Taten verrichtete Benaja, der Sohn Jehojadas, und er war berühmt unter den 30 Helden. Unter den 30, da stand er in Ehren, aber an die drei reichte er nicht. David stellte ihn an die Spitze seiner Leibwache. Und die tapferen Helden waren Asahel, der Bruder Joabs, Elhanan, der Sohn Dodos, von Bethlehem, Samut aus Haror, Heles aus Palong, Ira, der Sohn des Ikkes, aus Tekoa, Abisa aus Anatot, Sibbeschai aus Husa, Ilai aus Aho, Maharai aus Netofa, Helet, der Sohn Banas, aus Netofa, Itai, der Sohn Ribais, aus dem Gibea der Benjaminiten, Benaja aus Piriaton, Hurai aus Nahalegas, Abbil aus Araba, Asmavet aus Bahurim, Eljaba aus Salbong, Hasem aus Gison, Jonathan der Sohn Sages, aus Harar, Ahiam, der Sohn Sachas, aus Harar, Eliphal, der Sohn Urs, Hefer aus Mechera, Ahia. Aus Palong, Hetzro aus Kamel, Narai, der Sohn Esbais, Joel, der Bruder Netans, Mippa, der Sohn Hagris, Zelek, der Ammoniter, Narai aus Beroth, der Waffenträger Joabs, des Sohnes Zeruias, Ira aus Jatir, Gareb aus Jatir, Uria, der Hethiter, Sabbat, der Sohn Alais, Adina, der Sohn Sisas, der Rubenit, ein Häuptling der Rubeniten und mit ihm 30 Mann, Hanan, der Sohn Machas, und Josaphat aus Meten, Usja aus Astera, Sama und Jekel, die Söhne Hotams, aus Aroa, Jediael, der Sohn Simris. Und sein Bruder Joha, der Tizziter, Iliel aus Mahanaim und Jeribai und Josavia, die Söhne Elnams, und Jitma, der Moabiter. Iliel, Obed-Jasiel der Mezobaja,